Ewigkeit. Schnee verhüllt das ganze Land, leicht beschienen vom eisigen Mond. Der Winter herrscht mit eiserner Hand. Permafrost von stählernem Himmel überdacht, Herrscher der ewigen Nacht. Eiswind, der alles durchdreht, Kälte, die alles bezweckt.